Brüder, auf zu dem Werk in dem Dienste des Herrn. Lasst uns gehen seinen Weg, jeder folge ihm gern. In der göttlichen Kraft, die uns selig erneut, lasst uns freudig nur tun, was die Liebe gebeut. Seid getreu, nur getreu, folgt dem Herrn immer gern. Da ist Sieg, na das Heil, drum wirket, bis der Meister kommt. Auf die heilige Wacht hat der Herr uns gestellt, zeuget froh von dem Heil, das er brachte der Welt. Macht es überall kund, was für Sünder geschah, rufet laut allen zu, die Erlösung ist da. Seid getreu, nur getreu, folgt dem Herrn immer gern. Na ist Sieg, na das Heil, drum wirket, bis der Meister kommt. Sucht Verlorene auf, wie der Meister getan, den Verlassenen bringt Trost, nehmt der Armen euch an. Bringet Licht in die Nacht, alles Kummers hinein, zeigt in Liebe dem Feind, was ein Christ heißt zu sein. Seid getreu, nur getreu, folgt dem Herrn immer gern. Na ist Sieg, na das Heil, drum wirket, bis der Meister kommt. Frisch voran in dem Werk, denn es gilt Gottes Ehr, in dem Kampf mit der Welt und der Finsternis Herr. Hier gibt's Arbeit für uns, Brüder, lasst sie uns tun. Der Getreue wird einst bei dem Herrn ewig ruhen. Seid getreu, nur getreu, folgt dem Herrn immer gern. Na ist Sieg, na das Heil, drum wirket's, bis der Meister kommt. Brüder, jauchzt, jubiliert, o welch selige Ruh, winkt in himmlischer Pracht aus der Heimat uns zu. Seht, der Herr macht sich auf, gibt den Siegern zum Lohn, in die Hand eine Palm, auf das Haupt eine Kron. Seid getreu, nur getreu, folgt dem Herrn immer gern. Na ist Sieg, na das Heil, drum wirket, bis der Meister kommt.